Deutschlandfunk Kultur. Madame Bovary, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Gustave Flaubert. Aus dem Französischen von Maria Dessauer. Komposition Michael Riesler. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Christiane Ohaus. Erster Teil. Wir saßen an unseren Aufgaben, als der Direktor eintrat, gefolgt von einem bürgerlich gekleideten Neuen und einem Schuldiener, der ein großes Pult trug. Wer geschlafen hatte, wurde wach, und jeder fuhr auf, als sei er beim Arbeiten gestört worden. Der Neue war ein Bursche vom Land und größer als wir alle. Er trug das Haar über der Stirn gerade wie ein Dorfkantor geschnitten, steckte in einem zu engen grünen Rock und war sehr verlegen. Wir begannen, die Lektionen aufzusagen. Er ließ sich kein Wort entgehen, lauschte wie bei der Predigt, wagte nicht einmal die Beine übereinander zu schlagen. Als in der nächsten Stunde das Gebet gesprochen war, hielt er immer noch seine Mütze auf den Knien. »Stehen Sie auf!« Der Neue stand auf. Seine Mütze fiel zu Boden. Die ganze Klasse fing an zu lachen. »Was suchen Sie da?« »Da unten.« »Meine Mühe, sie ist hinan.« Seine Mütze war eine jener Kopfbedeckungen, in denen man Elemente der Bärenmütze, des Tschapka, des runden Filzhuts, der Otterkappe und der Baumwollmütze wiederentdeckt. Kurz eines jener armseligen Dinge, deren stumme Hässlichkeit ähnliche Tiefen des Ausdrucks hat, wie das Gesicht eines Schwachsinnigen. »Wollen Sie doch die Güte haben, sich Ihres Helms während des Unterrichts zu entledigen.« Das schallende Gelächter der Schüler brachte den armen Kerl aus der Fassung. Er setzte sich wieder und legte sie sich auf die Knie. »Ruhe! Nennen Sie mir Ihren Namen.« »Wiederholen Sie.« Das unverständliche Silbengestammel ließ sich vom hohen Geschrei der Klasse übertönt ein zweites Mal hören. Lauter. Ich verstehe Sie nicht. Lauter. Chauvarie. Charles Bovary war ein ruhig veranlagter Junge, der sich aufgrund seines Fleißes immer in der Mitte der Klasse hielt. Einmal wurde ihm sogar eine Belobigung in Naturkunde zuteil. Am Ende des dritten Schuljahres aber nahmen ihn seine Eltern, um zu sparen, vom Gymnasium und ließen ihn Medizin studieren, überzeugt davon, dass er sich allein bis zum Schlussexamen durchboxen könne. »Ich habe schließlich keinen Dummkopf in die Welt gesetzt.« Sein Vater, Charles-Denis Barthélemy Bovary, ehemaliger Wundarzt beim Militär, der den Dienst hatte quittieren müssen, hatte die Vorzüge seiner Person dazu genutzt, sich sozusagen im Vorbeigehen eine Mitgift von 60.000 Francs zu schnappen, die sich ihm in der Tochter eines Wirkwarenfabrikanten bot. Ein so schöner Mann. Einmal verheiratet, lebte er vom Vermögen seiner Frau, aß gut, stand spät auf und verlor durch schlechte Spekulation etliches Geld. Ach, lass mich doch in Ruhe mit diesen Geschichten. Seine Frau war seinerzeit in ihn vernarrt gewesen. Und als sie ihn nun hinter allen Dorfliesen herrennen sah und 20 schlechte Kneipen ihn ihr am Abend stumpf und nach Alkohol stinkend zurückschickten, hatte sie zuerst sehr gelitten, dann ihre Wut schweigend in sich hineingefressen. Mein Kleiner, komm zu deiner Mama, komm. Charles, ihr einziges Kind, wurde von der Mutter wie ein Prinz verwöhnt. Sie schleppte ihn ständig mit sich herum, erzählte ihm Geschichten und versammelte in der Einsamkeit ihres Lebens alle ihre wirren, eitlen Hoffnungen auf dem Kopf des Kindes. Für das Medizinstudium besorgte sie ihm in Rouen ein Zimmer im 4. Stock bei einem Färber. Sie traf die Vereinbarungen für Kost und Logis, ließ von zu Hause ein altes Bett aus Kirschbaumholz kommen und kaufte auch noch einen kleinen gusseisernen Ofen samt dem nötigen Holzvorrat. Anatomie, Pathologie, Physiologie, Pharmazeutik, Chemie, Botanik, klinische und therapeutische Medizin, Hygiene und Heilmittelkunde. Oje. Die Namen schienen ihm wie Portale zu Heiligtümern, voll erhabenem Dunkel. Er verstand nicht das Geringste, so aufmerksam er auch zuhörte, begriff nichts. Gleichwohl arbeitete er, besuchte alle Vorlesungen und erfüllte sein kleines Tagewerk wie ein Pferd, das mit verbundenen Augen im Kreise herumläuft, ohne zu wissen, was es verrichtet. An schönen Sommerabenden öffnete er zu der Stunde, wo sich die warmen Straßen leeren und die Dienstmädchen vor den Haustüren Federball spielen, sein Fenster und schaute, die Ellbogen aufgestützt, hinaus. Der Fluss, der aus diesem Viertel Rouens so etwas wie ein verkommenes Klein-Venedig machte, floss gelb, violett oder blau zwischen seinen Brücken und Gittern vorbei. Am Ufer hockende Arbeiter wuschen ihre Arme im Wasser. Am Ufer hockende Arbeiter waschen ihre Arme im Wasser. Auf Pfählen trocknen Baumwollstränge in der Luft. Über den Dächern erstreckt sich die untergehende Sonne. Auf Pfählen, die oben aus den Speichern ragten, trockneten Baumwollstränge in der Luft. Über den Dächern gegenüber erstreckte sich der weite, klare Himmel mit der untergehenden roten Sonne. Wie schön muss es dort jetzt sein, wie kühl im Buchenwald. Und er blähte voll Sehnsucht die Nasenflügel, um die guten ländlichen Gerüche einzuatmen, die nicht zu ihm drangen. Er magerte ab, ging in die Länge, und sein Gesicht nahm einen leidenden Ausdruck an, der es beinahe interessant machte. Natürlich begann er mit der Zeit in seinem Eifer nachzulassen, wurde Stammgast in einer Kneipe, verlegte sich leidenschaftlich aufs Dominospiel und lernte endlich die Liebe kennen. Dank dieser Vorbereitungen fiel er im Wundarztexamen beim ersten Mal durch, bestand jedoch beim zweiten Mal mit einer ziemlich guten Note. Wo aber sollte der frisch gebackene Mediziner seine Kunst künftig ausüben? In Tost natürlich. In Tost gibt es nur einen alten Arzt, der macht es nicht mehr lang. Und dann kann er seine Patienten übernehmen. Aber nicht genug, dass Madame Bovary ihren Sohn aufgezogen hatte, Medizin studieren ließ und Tost ausfindig gemacht hatte. Nun braucht er auch eine Frau. Sie fand ihm eine. Madame Eloise Dubuc ist die Witwe eines Gerichtsvollziehers aus Dieppe. Zwar 45 Jahre alt, aber eine Rente von 1200 Pfund. Ich werde mit der Heirat ein besseres Leben haben, dann freier sein und über mein eigenes Geld verfügen. Aber seine Frau führte das Regiment. Sie öffnete seine Briefe, spionierte ihm nach und horchte, wenn Frauen zur Behandlung kamen, an der Wand seines Sprechzimmers. Wenn Charles des Abends heimkehrte, streckte Eloise ihre langen, mageren Arme unter dem Deckbett hervor, schlang sie ihm um den Hals und zog ihn auf den Bettrand. Du hast mich vergessen. Gib es zu. Den ganzen Tag hast du nicht an mich gedacht. Bestimmt liebst du eine andere. Man hat mir vorausgesagt, dass ich unglücklich mit dir werde. Und zum Schluss bat sie ihn um einen Löffel Sirup und um ein wenig mehr Liebe. Eines Nachts wurden sie von einem Boten geweckt, der Charles einen mit einem kleinen blauen Wachssiegel verschlossenen Brief brachte. Er enthielt die dringende Bitte, unverzüglich zum Hofgut Le Berteau zu kommen, um ein gebrochenes Bein einzurenken. Monsieur Rouault ist einer der wohlhabendsten Landwirte der ganzen Gegend. Du musst ihn unbedingt als Patienten gewinnen. Gegen 4 Uhr morgens machte sich Charles auf den Weg. Noch ganz benommen von der Schlafwärme ließ er sich vom friedlichen Trott seines Tiers wiegen. Nur manchmal schreckte er auf, besann sich auf das gebrochene Bein und versuchte, sich alle ihm bekannten Brüche wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es begann eben hell zu werden, und auf den entlaubten Zweigen der Apfelbäume saßen Vögel und plusterten im kalten Morgenwind ihre Federn auf. soweit der Blick reichte, dehnte sich flaches Land, und von dieser großen grauen Oberfläche hoben sich in der Ferne hin und wieder die Baumgruppen rund um die Gehöfte als schwarz-violette Flecken ab, die sich am Horizont im matten Ton des Himmels verloren. Sie sind der Arzt aus Tost? Eine junge Frau, in einem mit Volants verzierten blauen Wollkleid, trat in die Haustür, um Monsieur Bovary zu begrüßen. Mein Vater erwartet Sie. Der Kranke, ein dicker kleiner Mann von 50 Jahren, schwitzte unter seinen Decken. Die Nachtmütze hatte er weit von sich geworfen. Neben ihm stand auf einem Stuhl eine große Karaffe Branntwein, aus der er sich von Zeit zu Zeit einschenkte, um sich Mut anzutrinken. Als er den Arzt sah, legte sich seine Erregung, und statt wie seit 12 Stunden zu fluchen, begann er schwach zu ächzen. »Es wird doch nicht wehtun, Doktor?« »Nein, nein, keine Angst, Monsieur Roux.« Charles hätte sich einen leichteren Fall nicht zu erhoffen gewagt. Es war ein einfacher Bruch, ohne irgendwelche Komplikationen. In Erinnerung an die Allüren seiner Lehrmeister tröstete er deshalb den Patienten mit allerlei guten Worten, chirurgischem Balsam, der wie das Öl ist, mit dem man die Skalpelle einfettet. Mademoiselle Emma versuchte währenddessen, kleine Polster für die Schienen zu nähen, aber sie stach sich dabei in die Finger, führte sie an den Mund und lutschte daran. Charles war überrascht. »Wie weiß ihre Nägel sind und blanker poliert als Dieppe Elfenbeinschnitzereien und mandelförmig.« »Sie waren blanker poliert als Dieppe Elfenbeinschnitzereien und mandelförmig.« Ihre Hand allerdings war nicht schön, nicht blass genug vielleicht, und es fehlten die weichen Rundungen der Konturen. Schön an ihr waren die Augen. »Obwohl braun, scheinen sie im Schatten der Wimpern schwarz zu sein.« Und ihr Blick begegnete offen, mit naiver Kühnheit. »Ich werde in 3 Tagen wieder nach Ihnen schauen, Monsieur Roux.« »Emma! Der Doktor muss unbedingt noch einen Bissen zu sich nehmen, bevor er zurückreitet.« Im großen Zimmer im Erdgeschoss stand ein Tischchen mit Geschirr und Silberbechern für 2 Personen gedeckt. Zuerst sprachen sie über den Kranken, dann über das zurzeit herrschende Wetter, die strenge Kälte und die Wölfe, die nachts über die Felder liefen. »Ich kann nicht sagen, dass es mir auf dem Land sonderlich gefällt. Besonders jetzt, wo die Sorge um den Gutsbetrieb fast allein auf mir lastet.« Ihr durch einen Mittelscheitel in 2 Bahnen geteiltes schwarzes Haar war so glatt, dass es wie aus einem Stück erschien. »Ihr Haar lässt kaum das Ohrläppchen sehen.« Im Nacken war es zu einem üppigen Knoten zusammengefasst und zeigte an den Schläfen eine Wellenbewegung, wie sie der Landarzt zum ersten Mal in seinem Leben sah. Als Charles sich von Monsieur Roux verabschiedet hatte und, bevor er ging, nochmals ins Zimmer trat, stand Emma am Fenster und blickte auf den Garten. Sie wandte sich um. »Suchen Sie etwas?« »Ja, meine Reitpeitsche. Ich muss sie mit Verlaub irgendwo...« »Hier. Sie ist auf den Boden gefallen.« Emma beugte sich über die Getreidesäcke in der Ecke. Charles eilte hilfsbereit hinzu, und da auch er mit der gleichen Bewegung den Arm ausstreckte, spürte er, wie seine Brust den Rücken des unter ihm gebückten jungen Mädchens berührte. Ganz rot im Gesicht richtete sie sich wieder auf und warf ihm, als sie ihm den Ochsenziemer reichte, über die Schulter hinweg einen Blick zu. Anstatt wie versprochen nach 3 Tagen wiederzukommen, kam Charles bereits tags darauf nach Les Bertaux, dann regelmäßig jede Woche 2-mal, ungerechnet die unerwarteten Besuche, die er manchmal gleichsam wie aus Versehen dort abstattete. Übrigens ging alles gut, die Heilung nahm den normalen Verlauf, und als man nach 46 Tagen sah, dass Vater Roux erste Gehversuche unternahm, da begann man Monsieur Bovary für eine große Kapazität zu halten. »Die ersten Ärzte von Rouen hätten mich nicht besser behandeln können.« Charles stellte sich nie die Frage, warum er so gern nach Les Bertaux ging. Hätte er darüber nachgedacht, so hätte er seinen Eifer wohl mit dem Ernst des Falls begründet und vielleicht mit dem Gewinn, den er sich von ihm erhoffte. War es aber wirklich der Grund dafür, dass seine Besuche auf dem Gutshof im Stumpfen einerlei seines Lebens eine so reizvolle Abwechslung darstellten? An solchen Tagen stand er früh auf, trieb sein Tier an, saß dann kurz vor Lebertot ab, um sich die Schuhe am Gras abzuwischen und zog seine schwarzen Handschuhe an. Er liebte es, sich im Hof ankommen zu sehen, liebte es, wenn der Hahn auf der Mauer kräht und die Knechte mir entgegenlaufen, liebte den Klang von Mademoiselle Emmas kleinen Holzpantinen auf den frisch gewaschenen Fliesen der Küche und wie sich das trockene Geräusch ihrer flinken Holzsohlen vom Ledernen seiner Stiefel abhob. Wenn er ging, begleitete sie ihn stets bis zur ersten Stufe der Freitreppe. Sie hatten sich bereits voneinander verabschiedet, redeten nichts mehr. Die Luft umfing sie. Sie bringt ihr flaumiges Nackenhaar durcheinander. Oder riss an ihren Schürzenbändern. Einmal war Tauwetter. Auf den Dächern der Gebäude schmolz der Schnee. Emma ging ihren Sonnenschirm holen und spannte ihn auf. Die Sonne drang durch die taubenbrustgraue Seide des Schirms und verteilte wandelnde Reflexe auf der weißen Haut ihres Gesichts. Sie lächelte darunter in die laue Wärme und man hörte die Wassertropfen einen nach dem anderen auf die gespannte Seide fallen. Sowas gefällt ihm also. In der ersten Zeit von Charles' häufigen Besuchen in Lebertot versäumte es seine Frau nie, sich nach dem Kranken zu erkundigen. Und sie hatte Monsieur Rouault in ihrer Buchführung sogar eine schöne, unbeschriebene Seite vorbehalten. Als sie jedoch hörte, dass er eine Tochter hatte, zog sie Erkundigungen ein. Sowas gefällt ihm also. Er braucht Stadtfräuleins. Die Tochter des alten Rouault, ein Stadtfräulein. Ihr Großvater hat noch Schafe gehütet und einer ihrer Vettern ist wegen einer Prügelei fast vors Schwurgericht gekommen. Da nutzt es nichts, sich sonntags zu zeigen wie eine Gräfin. Um des lieben Friedens willen stellte Charles seine Besuche ein. In einem heftigen Liebesausbruch hatte Eloise ihn aufs Messbuch schwören lassen, dass er nicht mehr hingehen werde. Er gehorchte also. Doch die Heftigkeit seines Verlangens empörte sich gegen die Unterwürfigkeit seines Verhaltens. Und in einer Art naivem Selbstbetrug urteilte er aus dem Verbot, Emma zu sehen, erwüchse für ihn das Recht, sie zu lieben. Ich habe das Recht, sie zu lieben. Und außerdem ist Eloise mager, hat lange Zähne und ist trocken wie ein Reisigbündel. Zu Beginn des Frühjahrs begab es sich, dass der Vermögensverwalter der Witwe Dubuc sich auf und davon machte und alle Gelder seiner Klienten mitnahm. Eloise besaß zwar noch ihr Haus in Dieppe, doch dieses erwies sich als bis zu seinen Grundpfeilern von Hypotheken zerfressen. Die Eltern Bovary fuhren nach Tostes. Eine Aussprache fand statt, es kam zu Szenen. Die Eltern reisten wieder ab. Doch der Hieb hatte getroffen. 8 Tage später, als sie im Hof Wäsche zum Trocknen ausbreitete, hatte Eloise einen Blutsturz und am nächsten Abend, als Charles ihr den Rücken zukehrte, um den Vorhang am Fenster zu schließen, sagte sie... stieß einen Seufzer aus und verlor das Bewusstsein. Sie war tot. Was für eine Überraschung. Als auf dem Friedhof alles erledigt war, kehrte Charles nach Hause zurück. Unten fand er niemand. Im Schlafzimmer sah er ihr Kleid, das noch am Fußende des Alkovens hing. Da versank er bis zum Abend in schmerzlichen Träumereien. Immerhin hat sie mich geliebt. Eines Morgens brachte der Vater Rouault das Honorar für die Behandlung des Beins. 75 Francs in 40 Zustücken. Und eine Truthenne. Ich weiß, was es heißt, mein Freund. Mir ist es wie Ihnen ergangen. Als ich meine arme Verstorbene verloren hatte, wäre ich am liebsten wie ein Maulwurf krepiert. Sie müssen sich aufraffen, Monsieur Bovary. Es geht vorüber. Kommen Sie uns besuchen. Meine Tochter, müssen Sie wissen, die denkt manchmal an Sie und behauptet sonst, Sie würden sie vergessen. Charles befolgte seinen Rat. Er ritt wieder nach Lebertot. Er traf dort alles so an wie vorher, das heißt so wie vor 5 Monaten. Er überraschte sich dabei, wie er über Geschichten lachte, die ihm der alte Rouault erzählte. Aber die Erinnerung an seine Frau, die sich plötzlich einstellte, verdüsterte ihn wieder. Der Kaffee wurde gebracht. Er dachte nicht mehr an sie. Die neue Annehmlichkeit, unabhängig zu sein, machte ihm die Einsamkeit erträglicher. Außerdem kann ich nun nach Lebertot reiten, wann immer es mir beliebt. Sein Ruf hatte sich verbreitet, seine Kundschaft zugenommen. Ihn bewegte eine ziellose Hoffnung, ein undeutliches Glücksgefühl. Nicht übel. Und wenn er vor dem Spiegel seinen Backenbart bürstete, fand er, dass er nicht übel aussehe. Eines Tages traf er gegen 3 Uhr in Lebertot ein. Alle waren auf den Feldern. Er trat in die Küche, bemerkte Emma aber zuerst nicht. Die Wetterläden waren geschlossen. Durch die Ritzen des Holzes zog die Sonne über die Fliesen lange dünne Lichtbahnen, die sich an den Kanten der Möbel brachen und an der Zimmerdecke zitterten. Auf dem Tisch liefen Fliegen an benutzten Gläsern empor und summten, wenn sie am Grund im restlichen Apfelwein ertranken. Da sitzt Emma und näht. Sie hat kein Tuch umgelegt. Zwischen Fenster und Herd saß Emma und nähte. Sie hatte kein Tuch umgelegt und auf ihren bloßen Schultern waren kleine Schweißtropfen zu sehen. Nach ländlicher Sitte forderte sie ihn auf, etwas zu trinken. Was möchten Sie trinken? Danke, nichts. Nichts? Das gibt es nicht. Wenigstens ein kleines Glas Likör. Da sie in ihr Glas nur ganz wenig eingeschenkt hatte, musste sie sich beim Trinken weit zurücklehnen und so mit zurückgelegtem Kopf, vorgeschobenen Lippen, gerecktem Hals lachte sie, weil sie nichts spürte, und streckte die Zungenspitze zwischen den Zähnen hervor, um mit kleinen Stößen den Boden des Glases auszulecken. Oh, das schmeckt! Sie setzte sich und nahm ihre Arbeit wieder auf, einen weißen Baumwollstrumpf, den sie stopfte. Der unter der Tür hereindringende Luftzug trieb ein wenig Staub über die Fliesen. Charles sah zu, wie er sich verteilte, und hörte nur das Hämmern in seinem Kopf und in der Ferne das Gackern eines Huhns, das im Hof ein Ei legte. Emma fing an, von der Klosterschule zu sprechen, Charles vom Gymnasium. Die Sätze stellten sich ihnen ein. Sie erzählte ihm von ihrer Mutter, vom Friedhof, und zeigte ihm sogar das Gartenbeet, dessen Blumen sie an jedem ersten Freitag im Monat abpflückte, um sie auf ihr Grab zu legen. Aber unser Gärtner versteht nichts davon. Man wird heutzutage so schlecht bedient. Garn würde ich wenigstens während der Wintermonate in der Stadt wohnen. Obwohl die langen Schönwettertage das Land im Sommer vielleicht noch langweiliger machen. Abends auf dem Heimweg versuchte Charles, sich die Sätze, die sie ihm gesagt hatte, wieder ins Gedächtnis zu rufen, um sich den Teil ihres Lebens zu vergegenwärtigen, den sie zurückgelegt hatte, als er sie noch nicht kannte. Aber nie vermochte er sie im Geist anders zu sehen als so, wie er sie zum ersten Mal gesehen hatte oder so, wie er sie eben verlassen hatte. Was wohl aus ihr werden wird, wenn sie sich verheiratet? Und mit wem? Und mit wem? Ach, ihr Vater ist ja recht begütert. Und sie, so schön. In der Nacht schlief er nicht. Wenn du sie nun heiraten würdest... Der alte Rouault hätte nichts dagegen gehabt, dass man ihm seine Tochter vom Halse schaffte, die ihm im Hause kaum von Nutzen war. Er selbst liebte den Apfelwein, nahm die Hände nicht gern aus den Taschen, wollte gut essen, es gut warm haben, gut schlafen. Als er bemerkte, dass Charles in Gegenwart seiner Tochter rote Backen bekam, ließ er sich die ganze Sache gründlich durch den Kopf gehen. Er ist ja ein bisschen mickerig, und ich hätte mir einen anderen Schwiegersohn gewünscht. Aber es heißt, er sei anständig und sparsam. Und wegen der Mitgift wird er sicher mit sich reden lassen. Und da er vor der Notwendigkeit stand, 22 Akre seines Besitzes zu verkaufen, weil er Schulden hatte, beschloss er. Wenn er um sie anhält, gebe ich sie ihm. Zu Michaelis war Charles 3 Tage zu Besuch in Lebertot. Der letzte Tag war wie die beiden davor vergangen. Von Viertelstunde zu Viertelstunde hatte er seinen Antrag hinausgeschoben, aus Angst, nicht die richtigen Worte zu finden. Der alte Rouault gab ihm noch das Geleit. Sie schritten durch einen Hohlweg. Gleich würden sie sich trennen. Der Augenblick war gekommen. Charles nahm sich Zeit bis zum Ende der Hecke. Monsieur Rouault, ich möchte Ihnen etwas sagen. Sie blieben stehen. Charles schwieg. Nun reden Sie schon. Weiß ich nicht ohnehin alles. Vater Rouault? Vater Rouault? Was mich betrifft, von Herzen gern, mein Sohn. Aber obwohl die Kleine gewiss denkt wie ich, muss man sie doch erst um ihre Meinung fragen. Wenn sie ja sagt, verstehen Sie, brauchen Sie nicht zurückzukommen wegen der Leute. Und weil es Sie zu sehr aufregen würde. Aber damit Sie nicht Blut schwitzen müssen, will ich den Fensterladen weit bis an die Mauer aufstoßen. Eine halbe Stunde verstrich. Dann zählte Charles weitere 19 Minuten. Plötzlich gab es an der Hauswand ein Geräusch. Der Wetterladen hatte sich aufgeklappt, der Sperrhaken zitterte noch. Am nächsten Morgen war Charles schon um 9 Uhr auf dem Hof. Emma errötete, als er eintrat, obwohl sie, um ihre Fassung zu bewahren, ein wenig zu lachen versuchte. Vater Rouault umarmte seinen künftigen Schwiegersohn. Die geschäftlichen Abmachungen verschieben wir. Dafür bleibt noch Zeit genug. Da vor Ablauf des Trauerjahrs die Hochzeit schicklicherweise nicht stattfinden kann. Der Winter verstrich in dieser Erwartung. Im Frühjahr gab es dann also eine Hochzeitsfeier, zu der 43 Personen kamen, bei der man 16 Stunden zu Tisch saß und die am nächsten Tag von Neuem begann und an den folgenden Tagen noch ein wenig fortgesetzt wurde. Die Gäste, Verwandte beider Familien, Freunde, trafen frühzeitig ein, alle in guten Kleidern, die nur zu feierlichen Anlässen aus dem Schrank genommen wurden, jedermann frisch geschoren, sodass die Ohren von den Köpfen abstanden. Alle waren glatt rasiert. Und einige, die schon vor Tagesgrauen aufgestanden waren und beim Rasieren nicht genügend hatten sehen können, hatten nun unter der Nase querlaufende Schnitte oder Hautabschürfungen, die der scharfe Fahrtwind gereizt hatte, was diese breiten, weißen, vergnügten Gesichter ein wenig mit rosa Flecken marmorierte. Unter dem Vordach der Remise war die Festtafel aufgestellt. Als Speisen gibt es 4 Lendenbraten, 6 Schüsseln mit Hühnerfrikassee, geschmortes Kalbfleisch, 3 Hammelkeulen. Und in der Mitte, flankiert von Würsten mit Sauerampfer, ein hübsches, gebratenes Spanferkel. Getrunken wurde reichlich und von der Suppe an fühlten sich die Gäste zu allerlei Späßen, Anspielungen und Anzüglichkeiten verpflichtet. Charles, der nicht witzig war, hatte nur lahm darauf geantwortet. Tags darauf jedoch schien er ein anderer Mensch zu sein. Man hätte eher ihn für die Jungfrau vom Vorabend halten können, während die junge Frau sich nichts anmerken ließ, woraus man hätte Schlüsse ziehen können. Charles dagegen verheimlichte nichts. Er zog Emma oft mit sich hinaus, wo man ihn von Weitem unter den Bäumen sah, wie er ihr den Arm um die Taille legte und halb über sie gebeugt weiterging. Meine Frau, meine schöne kleine Frau. Nicht, Charles. Du zerdrückst die Rüschen meines Kleides. Zwei Tage nach der Hochzeit brachen die Eheleute auf. Charles kann wegen seiner Kranken nicht länger von Tost fernbleiben. In den ersten Tagen beschäftigte sich Emma damit, allerlei Veränderungen für ihr Haus zu überlegen. Sie nahm die Glasstürze von den Leuchtern, ließ neue Tapeten anbringen und erkundigte sich sogar, was sie unternehmen müsse, um ein Springbrunnenbecken mit Fischen für den Garten zu bekommen. Wenn in diesem Haus schon der Geruch der Mehlschwitzen während der Sprechstunden durch die Wand dringt und man von der Küche aus die Kranken husten und ihre ganze Leidensgeschichte erzählen hört, soll es doch wenigstens ein bisschen geschmackvoller werden. Charles war glücklich. Eine Mahlzeit zu zweit, ein Abendspaziergang die Straße entlang, der Anblick ihres Strohhutes, der am Fensterriegel hängt. Das genügte ihm dazu. Morgens im Bett, wenn sie Kopf an Kopf auf demselben Kissen lagen, beobachtete er, wie das Sonnenlicht durch den Flaum ihrer Wangen leuchtete. Ihre Augen erscheinen aus der Nähe noch größer, im Schatten schwarz und dunkelblau im vollen Tageslicht. Sie schienen übereinander liegende Farbschichten zu haben, die in der Tiefe dichter waren, zum Schmelz der Oberfläche hin lichter wurden. Auf der Straße, Sonnenwärme auf den Schultern, Morgenluft in der Nase, das Herz voll von den Freuden der Nacht, ruhigen Geistes und befriedigten Leibes, bedachte er sein Glück wie solche, die nach dem Essen noch den Geschmack der Trüffel kosten, die sie verdauen. Er bekam Lust, sie wiederzusehen, kehrte schnell um, stieg mit klopfendem Herzen die Treppe hinauf. In ihrem Zimmer kleidete Emma sich an. Er näherte sich ihr lautlos, küsste sie auf den Rücken. Ich dachte, du bist längst fort. Ich musste dich noch einmal küssen. Für ihn endete die Welt am seidigen Saum ihres Unterrocks. Er konnte es nicht lassen, ständig ihren Kamm, ihre Ringe, ihr Busentuch anzufassen. Manchmal gab er ihr dicke Küsse auf die Wangen oder bedeckte ihren nackten Arm von den Fingerspitzen bis zur Schulter mit einer Reihe kleiner Küsse. Geh weg. Du störst mich bei der Toilette. Halb lächelnd, halb ungehalten stieß sie ihn zurück. Wie ein Kind, das sich einem anhängt. Ich habe mich wohl getäuscht. Vor ihrer Heirat hatte sie geglaubt, Liebe zu empfinden. Aber da das Glück, das aus dieser Liebe hätte hervorgehen sollen, ausgeblieben war, dachte sie, dass sie sich wohl getäuscht haben müsse. Das hier sollen doch die schönsten Tage meines Lebens sein. Mein Honigmond. Und Emma suchte zu erfahren, was man im Leben eigentlich unter den Worten Seligkeit, Leidenschaft, Rausch verstand, die ihr in den Büchern so schön vorgekommen waren. Seligkeit, Leidenschaft, Ekstase. Sie hatte Paul et Virginie gelesen und sich die Bambushütte, den Neger Domingo, den Hund Fidel sehnlichst herbeigewünscht. Vor allem aber die zärtliche Freundschaft eines lieben kleinen Bruders. Ein Bruder, der für mich auf Bäume höher als Kirchtürme klettert und rote Früchte pflückt. Oder der auf bloßen Füßen durch den Sand läuft, um ein Vogelnest zu bringen. Als Emma 13 Jahre alt war, begleitete ihr Vater sie in die Stadt, um sie in die Klosterschule zu den guten Schwestern zu geben. Anfangs war sie weit davon entfernt, sich im Kloster zu langweilen. Es gefiel ihr in der Gesellschaft dieser blassen Frauen, die Rosenkränze und kupferne Kreuze trugen und sie zu ihrer Unterhaltung in die Kapelle führten. In den Pausen spielte sie kaum je. Und da sie also die laue Atmosphäre der Schulzimmer nie verließ, wurde sie allmählich von der mystischen Entkräftung erfasst, die von den Düften des Altars, der Kühle der Weihwasserbecken und dem Kerzenschimmer ausgeht. Statt dem Messgeschehen zu folgen, betrachtete sie in ihrem Buch die himmelblau umrandeten frommen Vignetten. Das kranke Lamm, das von spitzen Pfeilen durchbohrte Herz Jesu, der arme Jesus, der unter seinem Kreuz zusammenbricht. Wenn sie zur Beichte ging, erfand sie kleine Sünden, um länger mit gefalteten Händen unter dem Flüstern des Priesters das Gesicht ans Gitter pressend knien zu können. Die in den Predigten immer wieder vorkommenden Gleichnisse vom himmlischen Bräutigam, Gemahl, Geliebten, erweckten am Grund ihrer Seele unerwartet süße Empfindungen. Im Kloster gab es eine alte Jungfer, die jeden Monat kam und eine Woche lang in der Wäschekammer arbeitete. Oft schlichen sich die Schülerinnen aus dem Studiensaal und besuchten das gute Fräulein, das einer durch die Revolution ruinierten Adelsfamilie angehörte. Während sie eifrig stichelte, sang sie galante Lieder des vorigen Jahrhunderts, erzählte Geschichten und lieh den älteren Schülerinnen heimlich einen der Romane, die sie immer in der Schürzentasche bei sich trug. Alles darin drehte sich um die Liebe. Um Gondeln im Mondenschein, Nachtigallen im Gebüsch, Schwüre, Schluchzen, Tränen und Küsse. Einige von Emmas Mitschülerinnen brachten die Poesiealben, die sie zu Neujahr bekommen hatten, ins Kloster mit. Man musste sie verstecken und nachts wurden sie heimlich im Schlafsaal gelesen. Emma erzitterte, wenn sich das Seidenpapier der Stiche unter ihrem Atem hob, sich zur Hälfte faltete und sanft wieder auf die Seite zurückfiel. Ein junger Mann hält hinter der Balustrade eines Balkons ein junges Mädchen in einem weißen Kleid in seinen Armen. Blond gelockte englische Ladies fuhren durch einen Park. Ein Windspiel springt vor der Kutsche her. Und die abgeschirmte Lampe, die über Emmas Kopf an der Wand hing, beleuchtete alle diese Bilder der Welt, die eines nach dem anderen an ihr vorüberzogen in der Stille des Schlafsaals. Als ihre Mutter starb, weinte Emma viel in den ersten Tagen. Sie ließ sich eine Haarsträhne der Verstorbenen einrahmen und bat in einem Brief voll trübsinniger Betrachtungen über das Leben ihren Vater: Bestattet mich einst im selben Grab. Sie empfand eine große innere Genugtuung darüber, dass sie gleich mit dem ersten Schritt das Ideal jener blassen Existenzen erreicht hatte. Zu dem die mittelmäßigen Herzen nie vordringen. Sie lauschte den Gesängen sterbender Schwäne, dem Fallen der Blätter und der Stimme des Ewigen, der in den Tälern zu ihr sprach, bis sie dessen überdrüssig wurde und überrascht war, weil sie sich beruhigt fühlte und nicht mehr Trauer im Herzen hatte als Runzeln auf der Stirn. Ihr trotz aller Schwärmereien praktisch gebliebener Geist, der die Kirche wegen ihrer Blumen geliebt hatte, die Musik wegen der Texte der Romanzen und die Literatur, weil sie ihr leidenschaftliche Erschütterungen verschaffte, lehnte sich gegen die Glaubensmysterien auf, wie sie sich auch immer mehr gegen die Disziplin empörte, die ihrer Veranlagung widerstrebte. Sie musste eine Art persönlichen Gewinn aus den Dingen ziehen können, und als nutzlos verwarf sie alles, was nicht zur unmittelbaren Zehrung ihres Herzens beitrug. Als ihr Vater sie aus dem Pensionat nahm, ließ man sie durchaus nicht ungern gehen. Wieder daheim gefiel sich Emma anfangs darin, das Gesinde herumzukommandieren. Dann hatte sie das Landleben satt und sehnte sich nach ihrem Kloster zurück. Als Charles Bovary zum ersten Mal nach Les Bateaux kam, hielt sie sich für gänzlich ernüchtert. Ich muss nichts mehr lernen und nichts mehr empfinden. Doch die mit den neuen Verhältnissen verbundene Beklommenheit oder vielleicht die durch die Anwesenheit dieses Mannes in ihr entstandene Unruhe hatten genügt, um in ihr den Eindruck zu wecken, sie empfinde nun endlich diese wunderbare Leidenschaft, die bisher wie ein großer Vogel mit rosigem Gefieder in der Herrlichkeit poetischer Himmel geschwebt hatte. Charles Bovary. Dr. Charles Bovary. Dr. Charles Bovary. Monsieur und Madame Charles Bovary. Und jetzt konnte sie sich nicht vorstellen, dass die Ruhe mit Charles das erträumte Glück sei. Das sollen die schönsten Tage meines Lebens sein? Die Flitterwochen, der Honigmond. In gleichem Maß, wie ihr Zusammenleben enger wurde, wuchs in ihr eine innere Gleichgültigkeit, die ihr Charles entfremdete. Seine Konversation ist platt und voll banaler Gedanken. Ach, weißt du, das Theater hat mich noch nie gereizt. Er konnte weder schwimmen noch fechten, noch mit Pistolen schießen. Sollte ein Mann nicht alles wissen? Auch über die Raffinessen und Geheimnisse des Lebens. Die Kräfte der Leidenschaft. Doch dieser Mensch brachte einem nichts bei. Er wusste nichts, er begehrte nichts. Dabei denkt er, ich sei glücklich. Sie verübelte ihm diese satte Ruhe, seine heitere Schwerfälligkeit und sogar das Glück, das sie ihm schenkte. Manchmal zeichnete sie und Charles bereitete es großes Vergnügen, hinter ihr zu stehen und zuzuschauen. Was das Klavierspiel anging, war sein Entzücken umso größer, je schneller die Finger liefen. Alle Tasten von oben bis unten und ohne ein einziges Mal abzusetzen. Andererseits verstand es Emma, ihren Haushalt zu führen. Sie schickte den Patienten die Abrechnung über die Krankenbesuche in wohlgesetzten Briefen. Sie sollen nicht aussehen wie Rechnungen. War sonntags ein Nachbar zu Gast, so fand sie Mittel und Wege, eine hübsch angerichtete Platte aufzutragen. Sie sprach sogar davon, für den Nachtisch Mundschälchen anzuschaffen. Durch all dies stieg Bovarys Ansehen deutlich. Hier werden ja Holz, Zucker und Kerzen verbraucht, wie in einem großen Haus. Charles' Mutter kam immer noch wie früher zu Besuch, aber sie schien gegen ihre neue Schwiegertochter eingenommen zu sein. Sie sollten wirklich sparsamer haushalten, liebe Tochter. Gewiss, liebe Mutter. Und dem Metzger mehr auf die Finger schauen, wenn er das Fleisch bringt. Gewiss, liebe Mutter. Zu Lebzeiten der Witwe Dubuc hatte sich die alte Frau noch als die ihm Liebere gefühlt, doch nun erschien ihr Charles' Liebe zu Emma wie ein Einbruch in das, was ihr gehörte, und sie betrachtete das Glück in stummer Trauer wie ein Verarmter, der durch das Fenster die in seinem einstigen Haus um den Tisch versammelten Leute sieht. Nach Theorien, die sie für gut hielt, versuchte Emma, sich selbst in Liebesstimmung zu versetzen. Beim Mondschein im Garten sang sie, deklamierte alles, was sie an leidenschaftlichen Reimen auswendig kannte, doch sie selbst fühlte sich danach ebenso ruhig wie davor. Und auch Charles schien weder verliebter noch ergriffener. Man kann wirklich nicht sagen, dass seine Leidenschaft für mich übertrieben stark wäre. Selbst seine Umarmungen finden nur noch zu bestimmten Stunden statt. Auch das nur eine Gewohnheit unter anderen. Ein voraussehbarer Nachtisch nach einem eintönigen Abendessen. Mein Gott, warum habe ich bloß geheiratet? Warum bin ich nicht einem anderen Mann begegnet? Schön, geistvoll, vornehm, anziehend. Und die Langeweile, die lautlose Spinne, webte ihr Netz in allen Winkeln ihres Herzens. Gegen Ende September ereignete sich etwas Außerordentliches. Sie wurden vom Marquis d'Andervilliers zu einem Ball aufgefordert, als Dank dafür, dass Charles ihn von einem Abszess befreit hatte. Da der Marquis fand, dass Emma eine hübsche Figur habe, glaubte man im Schloss, die Grenzen der Herablassung würden nicht unschicklich überschritten, wenn man das junge Paar auch einlade. Sie kamen bei Einbruch der Dunkelheit in La Vaubyessard an, gerade als man im Park die Lampions anzündete. Beim Eintreten in den Salon fühlte sich Emma gleich wie von einem warmen Lufthauch umhüllt. Einer Mischung aus Blumenduft und dem Duft schöner Wäsche, von Braten und Trüffeln. Die Kerzen der Kandelaber spiegelten sich in langgezogenen Flammen in den Silberdeckeln. Die geschliffenen, matt angelaufenen Kristalle schickten einander blasse Strahlen. Auf ihrer ganzen Länge war die Tafel mit Blumen geschmückt. In durchbrochenen Körben lagen auf Moos Früchte aufgeschichtet, rote Hummerscheren ragten über die Platten hinaus. Nach dem Essen ging man hinauf in die Zimmer, um sich für den Ball zu schmücken. Diese Hose sitzt zu stramm, die Stege werden mich beim Tanzen stören. Beim Tanzen? Ja. Ja, du bist wohl nicht bei Trost. Man wird sich über dich lustig machen. Bleib du nur an deinem Platz. Das ist auch schicklicher für einen Arzt. Charles sah sie von hinten im Spiegel, zwischen zwei Leuchtern. Sie trug ein Kleid von blassem Safrangelb, das mit drei Sträußen aus Teerosen und Grün geschmückt war. In ihrem Haarknoten zitterte eine Rose an einem beweglichen Stiel. Wie schön du bist, Emma. Meine Frisur. Lass! Im Ballsaal hatten die Quadrillen begonnen. Emma hatte ein wenig Herzklopfen, als ihr Kavalier sie bei den Fingerspitzen führte, doch bald legte sich ihre Aufregung und sie glitt leicht dahin. Im Glanz der gegenwärtigen Stunde verlöschte ihr früheres Leben gänzlich. Sie war hier und über alles außerhalb des Balls legte sich Dunkel. Um 3 Uhr morgens begann der Cotillon. Ich kann nicht Walzer tanzen. Einer der Tänzer jedoch, der einfach Vicomte genannt wurde und dem seine tief ausgeschnittene Weste wie angegossen saß, forderte Madame Bovary ein zweites Mal auf und versicherte ihr, dass er sie führen und dass sie sich gut dabei anstellen werde. Die Lampen, die Möbel, die Deckentäfelung, das Parkett. Sie begannen langsam, tanzten dann schneller. Alles drehte sich. Die Lampen, die Möbel, die Deckentäfelung, das Parkett. Als sie an den Türen vorbeikam, verfing sich der Saum von Emmas Kleid an seiner Hose. Ihre Beine berührten sich. Er blickte zu ihr hinunter, sie sah zu ihm hinauf. Ein Schwindel erfasste sie. Schwer atmend, dem Umsinken nahe, lehnte sie den Kopf einen Augenblick an seine Brust. Dann, immer noch tanzend, doch nun langsamer, brachte er sie zu ihrem Platz zurück. Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und bedeckte mit der Hand die Augen. Als sie sie wieder aufschlug, knieten 3 Tänzer vor einer Dame. Sie erkor den Vicomte und die Violine setzte wieder ein. Die beiden kamen und gingen, sie mit unbewegtem Oberkörper und gesenktem Kinn, er immer in der gleichen Haltung, die Taille gebogen, den Ellenbogen gerundet, den Mund vorgeschoben. Die kann Walzer tanzen. Man schaute ihnen zu. Sie tanzten ein ums andere Mal. und langweilten alle anderen. Ich habe mir heute Abend die Beine in den Leib gestanden. 5 Stunden nacheinander hatte er beim Kartenspielen zugeschaut, ohne das Geringste zu verstehen. Auf der Heimfahrt am nächsten Tag musste Charles unterwegs einen Riemen flicken, der gerissen war. Dabei sah er zwischen den Beinen seines Pferdes etwas auf dem Boden liegen. Eine grünseidene Zigarrentasche mit einem Wappen darauf. Es sind sogar noch 2 Zigarren drin. Die sind für heute Abend nach Tisch. Zum Abendessen in Tost gab es Zwiebelsuppe mit einem Stück Kalbfleisch und Sauerampfer. Ist es nicht schön, wieder zu Hause zu sein? Der Tag darauf wurde Emma lang. Sie ging in ihrem kleinen Garten hin und her, auf den immer gleichen Wegen, blieb vor den Rabatten stehen, vor dem Spalier, betrachtete all diese alten Dinge, die sie so gut kannte, voll Verwunderung. Ihre Reise nach La Vaubyessard hatte einen Riss hinterlassen. Ähnlich den tiefen Spalten, die ein Unwetter im Gebirge manchmal in einer einzigen Nacht aufreißt. Oft, wenn Charles weg war, holte sie die grünseidene Zigarrentasche aus dem Schrank, wo sie sie zwischen der Wäsche versteckt hatte, betrachtete sie und roch sogar am Futter, das nach Verbenen und Tabak duftete. Bestimmt hat sie dem Vicomte gehört. Das Geschenk einer Geliebten. Wo er jetzt wohl ist. Weit fort. Vielleicht in Paris. Sie kaufte sich einen Plan von Paris und machte mit dem Finger auf der Karte Streifzüge durch die Hauptstadt. Sie sah die Gaslaternen im Wind flackern. Und die Wagentritte der Kutschen, die mit lautem Knall vor der Eingangshalle der Theater herabgelassen werden. Sie abonnierte eine Frauenzeitschrift und verschlang die Berichte über Premieren, Pferderennen und Bälle. Sie wusste über die neuesten Moden Bescheid, kannte die Adressen guter Schneider, die Tage, an denen man in den Bois oder in die Oper ging. Bedarf die Liebe nicht, ähnlich den Pflanzen, eigens bereiteter Böden, einer besonderen Temperatur? Alles, was Emma unmittelbar umgab, langweilige Dorflandschaft, beschränkte Kleinbürger, dürftige Verhältnisse, schien ihr ein bloßer Zufall zu sein, in dem sie sich gefangen fand, während sich dahinter, soweit das Auge reichte, das unermessliche Land der Glückseligkeiten und Leidenschaften erstreckte. Die Seufzer im Mondschein, die langen Umarmungen, die Tränen auf den Händen, von denen man sich löst. Und alles Fieberschauern des Fleisches war nicht zu trennen von den Balkonen der großen Schlösser, ihrer Muse und ihrer Boudoirs. Charles ritt bei Regen und Schnee über Land. Er fuhr mit dem Arm in feuchte Betten, wurde bei Aderlässen von dem lauwarmen Strahl ins Gesicht getroffen, hörte Todesröcheln, untersuchte Nachtgeschirre und hob viel schmutzige Bettwäsche hoch. Jeden Abend aber fand er zu Hause ein loderndes Feuer vor, den gedeckten Tisch, bequeme Möbel und eine hübsch gekleidete, reizvolle Frau. Sie bezauberte ihn mit allerlei Kleinigkeiten, ob sie nun die Papiermanschetten für die Kerzen auf neue Art faltete oder einen Volant an ihrem Kleid änderte. Je weniger Charles diese Feinheiten verstand, umso mehr empfand er ihre Verführungskraft. Wie Goldstaub legten sie sich über seinen bescheidenen Lebenspfad. Er war wohlauf, sah gesund aus, sein Ansehen war gefestigt, die Landleute hatten ihn gern, weil er nicht hochmütig war. Er streichelte die Kinder, ging nie ins Wirtshaus und flößte durch seinen einwandfreien Lebenswandel Vertrauen ein. Da er große Furcht hatte, seine Patienten ins Jenseits zu befördern, verordnete Charles meist nur lindernde Arzneien, ausnahmsweise auch einmal ein Brechmittel, ein Fußbad oder Blutegel. Um sich auf dem Laufenden zu halten, las er nach dem Abendessen ein wenig in einer medizinischen Zeitschrift. Jedoch die Zimmerwärme und die einsetzende Verdauung bewirkten, dass er nach 5 Minuten einschlief. Emma betrachtete ihn und zuckte die Achseln. Was für ein jämmerlicher Mann. Was für ein jämmerlicher Mann. Warum ist er nicht wenigstens einer dieser stillen, aber ehrgeizigen Männer der Wissenschaft, die die ganze Nacht über ihren Büchern sitzen und schließlich mit 60 Jahren im Rheumatismusalter ein Ordenskreuz auf ihrem schlecht sitzenden Frack tragen? Der Name Bovary, er ist auch meiner. Müsste berühmt sein, bekannt in ganz Frankreich. Aber Charles hat eben keinen Ehrgeiz. Insgeheim wartete sie auf ein Ereignis. Wie die Matrosen in Seenot ließ sie den verzweifelten Blick über die Öde ihres Lebens schweifen und suchte fern am nebligen Horizont ein weißes Segel. Es wurde wieder Frühling. Als die ersten heißen Tage kamen, litt sie unter Atembeklemmungen. Von Anfang Juli an zählte sie die Wochen bis Oktober an den Fingern ab, da sie dachte: Vielleicht gibt der Marquis d'Andervilliers wieder einen Ball. Vergeblich. Die Tage werden nun also einer nach dem anderen dahingehen. Immer gleich, endlos, ohne jede Abwechslung. Die Zukunft war ein pechschwarzer Gang, an dessen Ende eine fest versperrte Tür war. Sie gab die Musik auf. Wozu spielen? Wer hört mich schon? Sie ließ ihre Zeichenmappen und ihren Stickrahmen im Schrank. Gelesen habe ich auch schon alles. Der Winter war kalt. Jeden Morgen waren die Fensterscheiben mit Reif bedeckt. Und das weißlich einfallende Licht blieb manchmal den ganzen Tag unverändert. Nachmittags muss schon um 4 Uhr die Lampe angezündet werden. Dann lastete die Langeweile noch drückender. In ihrem Haushalt vernachlässigte sie nun alles. An manchen Tagen kleidete sie sich nicht einmal ordentlich an und zündete nur Kerzen an. Es muss gespart werden. Wir sind nun einmal nicht reich. Sie verwünschte Gottes Ungerechtigkeit. Sie beneidete die anderen um ihr bewegtes Leben, um die nächtlichen Maskeraden und die ausschweifenden Vergnügungen. Ich bin doch mindestens ebenso viel wert wie all die Frauen, die im Glück leben. Sie wurde bleich und litt unter Herzklopfen. Charles verordnete ihr Baldrian und Kampferbäder. Geht es dir heute besser, mein Herz? Er fuhr mit Emma nach Rouen und konsultierte seinen früheren Lehrer. Der stellte fest, es sei ein nervöses Leiden, sie brauche Luftveränderung. Da Emma ständig über Tost klagte, begann Charles ernstlich zu überlegen, ob er sich anderswo niederlassen sollte. Gerade jetzt habe ich begonnen, mir eine vorteilhafte Stellung zu schaffen. Aber wenn es nun einmal sein muss... Er hörte sich überall um und erfuhr, dass in einer größeren Ortschaft namens Yonville-l'Abbaye der Arzt, ein polnischer Emigrant, sich in der Woche zuvor auf und davon gemacht hatte. Was mir der Apotheker aus Yonville schreibt, klingt alles sehr zufriedenstellend. Also, falls in deinem Befinden bis dahin keine Besserung eintritt, werden wir im Frühjahr umziehen. Seither trank Emma Essig, um abzumagern, gewöhnte sich ein trockenes Hüsteln an und verlor allen Appetit. Eines Tages, als sie wegen des bevorstehenden Umzugs eine Schublade aufräumte, stach sie sich mit etwas in die Finger. Ach, mein Brautbouquet! Sie warf den Strauß ins Feuer und sah zu, wie er verbrannte. Die kleinen Beeren aus Karton zerplatzten, die Litze zerschmolz. Und die Papierblüten gaukelten wie schwarze Schmetterlinge die Kaminplatte entlang und stoben endlich durch den Rauchfang davon. Als sie Tost im März verließen, war Madame Bovary schwanger. Die Ortschaft Yonville, 8 Meilen von Rouen entfernt, ist ein verschlafener Marktflecken am Ende eines Flusstals. Von Weitem erblickt man ihn, der sich längs des Ufers hinstreckt wie ein Kuhhirte, der am Rand des Wassers sein Schläfchen hält. Man ist hier in einer gesichtslosen Gegend, deren Sprache und Landschaft ohne eigenen Charakter sind. Auch werden hier die schlechtesten Neuchâteler Käse des ganzen Arrondissements hergestellt. In Yonville gibt es nur eine einzige befahrbare Straße. Sie reicht gerade einen Flintenschuss weit, ist von ein paar Werkstätten und Läden gesäumt und endet abrupt an der Biegung zur Landstraße, die nach Rouen führt. Auf dem Dorfplatz stehen die Markthalle, die Kirche mit einer vom Innenministerium gestifteten Kopie der Heiligen Familie und der angrenzende Friedhof, dessen noch leerstehender Teil vom Friedhofswärter, der zugleich auch Totengräber und Küster ist, dazu benutzt wird, Kartoffeln anzubauen. Sowie das Rathaus, eine Art griechischer Tempel mit 3 ionischen Säulen. Und einer Galerie mit Rundbogen im 1. Stock, nach den Plänen eines Pariser Architekten gebaut. Was aber vor allem den Blick auf sich zieht, ist gegenüber dem Gasthaus zum Lion d'Or die Apotheke. Auf dem Firmenschild, das die ganze Breite des Ladens einnimmt, steht in goldenen Lettern die Aufschrift Homme, Apotheker. Homme, Apotheker. Am Haus sind von oben bis unten Plakate angeschlagen. Mineralwasser von Vichy und Selz. Blutreinigende Fruchtsäfte, arabisches Kraftmehl, Darcy-Pastillen, Binden, Bäder, Gesundheitsschokolade. Das Ehepaar Bovary traf am Abend in Yonville ein. Im Gasthaus wurden sie bereits vom Apotheker erwartet. Madame, Monsieur, Seien Sie herzlich willkommen in unserem Yonville. Wenn Sie nichts dagegen haben, erlaube ich mir, Ihnen beim Essen Gesellschaft zu leisten. Der Apotheker, Monsieur Homais, war ein etwas pockennarbiger Mann in grünen Lederpantoffeln, der eine Jakobinermütze aus Samt mit goldener Quaste trug und dessen Gesicht nichts als Selbstzufriedenheit ausdrückte. Madame Lefrançois, schnell, bringen Sie uns ein Gläschen Branntwein zum Aufwärmen. Madame Bovary war gleich zum Kamin gegangen. Mit zwei Fingerspitzen fasste sie ihr Kleid in Kniehöhe, zog es bis zu den Knöcheln hoch und hielt über die sich am Bratspieß drehende Hammelkeule hinweg ihren mit einem schwarzen Halbstiefel bekleideten Fuß der Flamme entgegen. Auf der anderen Seite des Kamins stand ein blondhaariger junger Mann, der sie schweigend betrachtete. Das Feuer beleuchtete mit grellem Licht das Gewebe ihres Kleides durchdringend, ihre ganze Gestalt, die gleichmäßigen Poren ihrer weißen Haut und sogar ihre Augenlider, die bisweilen zuckten. Darf ich bekannt machen? Monsieur Léon Dupuis. Guten Abend, Madame. Monsieur. Monsieur Léon Dupuis war ebenfalls Stammgast im Lion d'Or, da er sich in Yonville, wo er bei dem Notar Guillaumin Kanzleigehilfe war, sehr langweilte, schob er den Beginn seiner Mahlzeit oft hinaus, in der Hoffnung, es möchte ein Reisender ins Gasthaus kommen, mit dem er den Abend verplaudern könnte. Madame, Sie sind gewiss ein wenig müde. Man wird in unserer braven Kutsche der Schwalbe arg durchgerüttelt. Das stimmt. Aber mir machen Reisen trotzdem Spaß. Ich liebe Ortsveränderungen. Es ist so langweilig, immer an einem Ort festzusitzen. Wenn Sie wie ich ständig zu Pferd sein müssten. Im Gegenteil, ich kann mir nichts Angenehmeres vorstellen. Übrigens ist in unserer Gegend hier die Ausübung des Arztberufs nicht besonders beschwerlich. Der Straßenzustand erlaubt es, den Wagen zu benutzen und im Allgemeinen wird recht ordentlich bezahlt, denn die Bauern sind wohlhabend. Gibt es denn wenigstens Spazierwege in der näheren Umgebung? Leider sehr wenige. Nach den oben auf der Anhöhe am Leitsaum ist ein Ort, den man die Weide nennt. Manchmal gehe ich sonntags mit einem Buch hinauf und bleibe, um den Sonnenuntergang vielleicht das eine oder andere Wechselfieber, im Großen und Ganzen wenig ernste Krankheiten zu verzeichnen. Abgesehen von den vielen Skrofeln, die zweifellos von den miserablen hygienischen Verhältnissen in unseren Bauernhäusern. Als Sonnenuntergänge. Vor allem die am Meer. Oh, ich liebe das Meer. Sie werden gegen viele Vorurteile kämpfen müssen, Monsieur Bovary. Sture Gewohnheiten, auf die Ihre Wissenschaft meinen tagtäglich stößt. Meinen Sie nicht auch, stößt, dass der Geist man nimmt seine sich Zukunft freier entfaltet, immer noch lieber zu angesichts gebeten, dieser grenzenlosen Fläche, deren Betrachtung sagt, uns eine Ahnung vom Unendlichen, Arzt oder vom Idealen verleiht? Mit Gebirgslandschaften ist es ja ebenso. Dabei einer meiner Väter hat im vergangenen Jahr die Schweiz bereist und mir gesagt, wir haben sogar man könne sich keine Vorstellung machen von der Poesie wir werden der Seen, vom Zauber der Wasserfälle den Wald von Argueil, und dem gewaltigen Eindruck vor den Nordwinden, andererseits durch die Anhöhen von Saint-Jean, ein berühmter Musiker soll die Gewohnheit gehabt haben, vor einer imposanten Landschaft Klavier zu spielen, Seite, kommen, um seine Fantasie anzuregen. Von den Südostwinden gemildert, die sich über der Seen von selbst abkühlen. Machen Sie Musik? Nein. Aber ich liebe sie sehr. Ach, glauben Sie ihm nicht, Madame Bovary. Das ist pure Bescheidenheit. Nein, nein. Wirklich. Erst letzthin haben Sie in Ihrem Zimmer den Schutzengel hinreißend gesungen, mein Lieber. Ich habe Sie vom Labor aus gehört. Wie ein Opernsänger haben Sie das hingelegt. Sie müssen wissen, Madame Bovary, Monsieur Léon bewohnt ein Zimmer bei uns im Haus. Ja. Ich gehe nächstes Jahr nach Paris, um dort mein Rechtsstudium abzuschließen. Nach Paris? Ach ja. Und welche Art von Musik ist Ihnen die liebste? Oh, die deutsche. Eine Musik, die zum Träumen verführt. Madame, wie ich bereits die Ehre hatte, Ihrem Herrn Gemahl mitzuteilen, verdanken Sie den Dummheiten Ihres Vorgängers, des armen Janodat, der durchgebrannt ist, eines der komfortabelsten Häuser von Yonville. Es ist mit allen Annehmlichkeiten für den Haushalt ausgerüstet. Waschküche, Vorratskammer, Obstkeller und so weiter. Das klingt gut, nicht wahr, mein Herz? Ja, Janodat war ein Kerl, der sich nichts abgehen ließ. Am Ende des Gartens, dicht am Wasser, hat er sogar eine Laube bauen lassen, um dort im Sommer sein Bier zu trinken. Und wenn Madame die Gartenarbeit liebt, könnte sie... Meine Frau gibt sich kaum damit ab. Es ist ihr zwar körperliche Betätigung verordnet, aber sie bleibt lieber im Zimmer und liest. Ja, mir geht es genauso. Gibt es denn etwas Schöneres, als abends, wenn der Wind an den Scheiben rüttelt, im Schein der Lampe mit einem Buch am Feuer zu sitzen? Nicht wahr? Und sie heftete ihre weit geöffneten schwarzen Augen auf ihn. Es ist so tröstlich, sich aus den Enttäuschungen des Alltagslebens in Gedanken, in edle Charaktere hineinzuversetzen, auf reine Empfindungen und Bilder des Glücks zu besinnen. Ich verabscheue Alltagshelden und laue Gefühle, wie sie in der Natur vorkommen. Für mich bedeutet Lesen die einzige Ablenkung. Yonville bietet so wenig Möglichkeiten. Wie Torst, vermutlich. Darum war ich dort immer bei einer Leihbücherei abonniert. Ohne sich dessen bewusst zu werden, hatte Léon beim Reden seinen Fuß auf eine der Querleisten des Stuhls gestellt, auf dem Madame Bovary saß. Sie trug ein kleines blauseidenes Halstuch, das einen Batistkragen umschloss, sodass er wie eine Halskrause aufstand. Und je nachdem, wie sie den Kopf bewegte, versank der untere Teil ihres Gesichts darin oder tauchte anmutig daraus hervor. So gerieten sie, während Charles und der Apotheker miteinander plauderten, in eines jener vagen Gespräche, dessen zufällige Sätze immer wieder zum Fixpunkt der beiderseitigen Sympathie zurückführen. Pariser Aufführungen, Titel von Romanen, neue Quadrillen, Tost, wo sie gewohnt hatte, und Yonville, wo sie jetzt waren, alles nahmen sie durch, bis das Essen zu Ende ging. Man machte sich auf den Heimweg. Das Dorf schlief schon. Die Pfosten der Markthalle warfen lange Schatten. Der Boden war ganz grau, wie in einer Sommernacht. Gute Nacht. Schlafen Sie recht gut in der ersten Nacht in Ihrem neuen Zuhause. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Madame, Monsieur. Als sie in den Flur eintrat, fühlte Emma die Kälte der getünchten Wände auf ihre Schultern fallen. Wie ein feuchtes Leintuch. Die Mauern waren frisch gekalkt. Und im Schlafzimmer, im ersten Stock, fiel ein fahles Licht durch die vorhanglosen Fenster. Zum vierten Mal in ihrem Leben schlief sie nun an einem unbekannten Ort. Das erste Mal am Tag des Eintritts in die Klosterschule. Das zweite Mal nach der Hochzeit, bei der Ankunft in Torst. Das dritte Mal bei dem Ball in La Vaubyessard. Dies hier ist nun das vierte Mal. Und jedes Mal hat damit ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Hier muss einfach alles anders sein als bisher. Und da das Leben in Torst so trübe gewesen war, konnte, was noch kam, nur besser sein. Der Apotheker erwies sich als der denkbar beste Nachbar. Er sagte Madame Bovary, wo sie am besten einkaufen könne, hatte mehr Rezepte im Kopf als Arzneigläser in seiner Apotheke und wusste ebenso Bescheid über die Kunst, Käse frisch zu halten, wie verdorbene Weine zu behandeln. Es war nicht allein das Bedürfnis, seinen Mitmenschen zu helfen, das Homais zu solch diensteifriger Herzlichkeit bewog. Er verfolgte dabei einen Plan. Er wollte sich durch derlei Gefälligkeiten die Dankbarkeit des neuen Arztes sichern, damit dieser, falls er etwas bemerkte, ein Auge zudrückte. Homais hielt nämlich im Hinterstübchen seiner Apotheke verbotenerweise medizinische Konsultationen ab, die sich eines regen Zuspruchs der Landbevölkerung erfreuten und war deswegen schon einmal angezeigt worden. Der Zeitpunkt von Emmas Entbindung rückte näher. Charles war überglücklich. Der Gedanke, ein Kind gezeugt zu haben, machte ihn selig. Meine wunderschöne kleine Mama. Nun fehlte ihm nichts mehr. Nun kenne ich das ganze Leben. Und er richtete sich heiter mit aufgestützten Ellenbogen darin ein. Emma wünschte sich einen Sohn. Groß und stark und mit dunklen Haaren. Und der Gedanke, ein männliches Wesen zum Kind zu haben, ich werde ihn Georges nennen, schien ihr wie eine Aussicht auf Entschädigung für all ihre bisherigen vergeblichen Bemühungen. Ein Mann ist doch zumindest frei. Er kann sich Leidenschaften erlauben, reisen und nach dem fernsten Glück greifen. Eine Frau dagegen. An einem Sonntag gegen 6 Uhr, bei Sonnenaufgang, wurde das Kind geboren. Es ist ein Mädchen. Ach, ein Mädchen? Emma drehte den Kopf zur Seite. und wurde ohnmächtig. Das Kind wurde auf den Namen Bert getauft. Charles hatte zwar gewünscht, dass es den Namen seiner Mutter erhalte, aber Emma lehnte ab. Ich möchte, dass es Bert heißt. Denn mit diesem Namen war bei dem unvergesslichen Ball auf Schloss Vaubyessard eine vornehme junge Dame angeredet worden. Monsieur Homais stand Pate und überreichte als Geschenk lauter Artikel aus seiner Apotheke. 6 Dosen Brustbeeren, 1 Glas Kraftmehl, 3 Büchsen mit Eibischschleim und dazu noch 6 Stangen Candiszucker. Nach der Taufzeremonie gab es ein großes Essen. Der Pfarrer nahm daran teil. Die Gemüter erhitzten sich. Beim Likör wurde gesungen. Monsieur Léon trug eine Barcarole vor und Mutter Bovary eine Romanze aus der Kaiserzeit. Zuletzt verlangte der alte Monsieur Bovary, das Kind mit Champagner zu taufen. Die Verspottung des ersten Sakraments entrüstete Abbé Bonisien. Er wollte gehen. Die Damen flehten ihn an, zu bleiben. Der Apotheker schaltete sich ein. Ich bitte Sie, verderben Sie doch nicht. Und es gelang, den Geistlichen zum Bleiben zu bewegen, der denn auch in aller Ruhe wieder seinen Unterteller mit der halbgeleerten Mokkatasse nahm. Eines Tages überkam Emma plötzlich das Bedürfnis, ihre kleine Tochter zu sehen, die sie bei der Frau eines Tischlers in Pflege gegeben hatte. Es war Mittagszeit, die Fensterläden der Häuser waren geschlossen und die Schieferdächer glänzten im grellen Licht des blauen Himmels und schienen am Giebelfirst Funken zu sprühen. Ein schwüler Wind wehte. Emma fühlte beim Gehen ihre Schwäche. Die Pflastersteine schmerzten sie. Sie zögerte, ob sie umkehren oder irgendwo eintreten solle, um sich zu setzen. In diesem Augenblick kam Monsieur Léon, ein Stoß Papiere unter dem Arm, aus der Tür eines nahen Hauses. Madame. Oh, Monsieur Léon. Ich bin auf dem Weg zu meinem Kind. Aber leider werde ich schon müde. Wenn Sie... Haben Sie irgendwo zu tun? Und der Antwort des Kanzlisten gewiss, forderte sie ihn auf, sie zu begleiten. Sie gingen langsam nebeneinander her. Sie stützte sich auf ihn. Und er glich seinen Schritt dem ihren an. Schon am Abend wusste ganz Yonville davon. Und die Frau des Bürgermeisters erklärte, in Gegenwart ihres Dienstmädchens, Madame Bovary kompromittiere sich. Das Haus der Amme lag am Ende des Dorfes. Es war niedrig. Schmutziges Wasser sickerte durch das Gras und verlief sich. Überall waren undefinierbare Lumpen verstreut. Beim Knarren des Gatters erschien die Amme mit einem Säugling im Arm, den sie stillte. An der anderen Hand zog sie einen verschüchterten Buben mit sich, dessen Gesicht ganz mit Skrofeln bedeckt war. Treten Sie ein, Madame. Ihre Kleine ist im Zimmer und schläft. Emmas Kind lag im einzigen Zimmer der Behausung, in einer Wiege aus Weidengeflecht. Sie nahm es mit der Decke, in die es gewickelt war, auf und begann sich leise singend hin und her zu bewegen. Léon ging im Zimmer umher. Es berührte ihn sonderbar, diese schöne Dame in ihrem leichten Baumwollkleid inmitten all dieser Armut zu sehen. Madame Bovary errötete. Mein Blick ist zudringlich. Er wandte sich ab. Oh. Dann legte Emma die Kleine, die sich auf ihren Halskragen erbrochen hatte, wieder in die Wiege zurück. Oh, das war noch gar nichts. Ich habe die ganze Zeit nichts anderes zu tun, als sie sauber zu machen. Wenn Sie vielleicht die Güte hätten, Madame, beim Krämer Camus zu bestellen, dass er mich ein wenig Seife mitnehmen lässt. Ist ja gut, schon gut. Auf Wiedersehen, Mutter Rollet. Die gute Frau begleitete sie bis ans Ende des Hofes. Aber Sie glauben ja nicht, wie schwer es mir fällt, nachts aufzustehen. Ich bin manchmal so zerschlagen, dass ich auf meinem Stuhl einschlafe. Darum vielleicht auch ein Pfündchen gemahlenen Kaffee. Und mein Mann... Meinetwegen, auch Kaffee. Ach, meine liebe gute Dame, wegen der schrecklichen Krämpfe in seiner Brust, sagt mein Mann, der Apfelwein schwächt ihn so sehr, sagt er. Und fassen Sie sich kurz, Sie gehen mir auf die Nerven. Also, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Sie machte einen Knicks und ihr Blick bettelte. Ein Krückchen Branntwein. Ich würde damit die Füße ihrer Kleinen einreiben, die so zart sind wie ihre Zunge. Als sie die Amme losgeworden war, nahm Emma wieder Monsieur Léons Arm. Über den Uferweg kehrten sie am Fluss entlang nach Yonville zurück. Auf den Höfen war Essenszeit, und sie hörten beim Gehen nur den Takt ihrer Schritte, die Worte, die sie zueinander sagten, und das Rascheln von Emmas Kleid. Ihr Blick traf ihren Begleiter. Sein Gehrock hatte einen schwarzen Samtkragen. Sein kastanienbraunes Haar hing glatt und wohlgekämmt darauf hinab. Auch waren seine Fingernägel länger, als man sie in Yonville für gewöhnlich wachsen ließ. Ihre Pflege war eine der Hauptbeschäftigungen des Kanzleigehilfen. Er bewahrte zu diesem Zweck ein spezielles Messerchen in seinem Schreibtisch auf. Demnächst soll ja diese spanische Tanztruppe im Theater von Rohr auftreten. Werden Sie hingehen? Wenn ich kann. Haben wir denn einander nichts anderes zu sagen? Hatten Sie einander denn nichts anderes zu sagen? Ihre Augen sprachen jedenfalls eine ernstere Sprache. Und während sie sich mit banalen Redensarten abmühten, fühlten sich beide von der gleichen Sehnsucht überwältigt. Es war wie ein Murmeln der Seele, tief und anhaltend, das die Stimmen übertönte. Von dieser neuen süßen Empfindung überrascht, dachten sie nicht daran, sich ihrer in Worten bewusst zu werden oder sich ihre Ursache zu erklären. Wie ein tropisches Gestade wirft das künftige Glück seine Lockung voraus, und man überlässt sich diesem Rausch, ohne sich wegen des Horizontes, den man nicht sieht, zu beunruhigen. Den Winter übersahen sie sich vor allem bei den Abendeinladungen des Apothekers, zu denen nur wenige Gäste kamen, da Homais Schmähsucht und seine politischen Anschauungen nach und nach alle Leute vertrieben hatten. Der Notarsgehilfe fehlte nie. Charles und Monsieur Homais spielten zusammen Karten oder Domino. Danach machten es sich beide vor dem Kamin bequem und schliefen alsbald ein. Emma blätterte in einem Journal und Léon setzte sich zu ihr. Lesen Sie mir eines Ihrer Gedichte vor? Dann deklamierte Léon mit gedehnter Stimme, die er, wenn von Liebe die Rede war, mit Sorgfalt zum Ersterben brachte. Das Feuer verglomm in der Asche, die Teekanne war leer. Sie unterhielten sich mit leiser Stimme, und ihr Zwiegespräch dünkte sie umso süßer, als es von niemandem gehört wurde. Zweimal am Tag begab sich Léon von seiner Kanzlei in den Lion d'Or. Emma hörte ihn schon von Weitem kommen. Sie beugte sich vor und lauschte. Und der junge Mann glitt hinter der Gardine vorüber, ohne den Kopf zu wenden. Im Frühjahr ließ sie am Fenster ein kleines Brett für ihre Blumentöpfe anbringen. Der Kanzleigehilfe bekam ebenfalls sein hängendes Gärtchen. Und so sahen sie einander, wenn sie ihre Pflanzen pflegten. Als Léon eines Abends nach Hause kam, fand er in seinem Zimmer einen Läufer aus Samt und Wolle mit Rankenmuster auf blassem Grund. Er rief Madame Homais herbei. Monsieur Homais, die Kinder, die Köchin. Er erzählte seinem Chef, dem Notar, davon. Alle Welt wollte den Läufer ansehen. Warum macht die Frau des Arztes dem Kanzleigehilfen so noble Geschenke? Das ist doch sonderbar. Man war nun endgültig davon überzeugt, dass Madame Bovary die gute Freundin des Kanzlisten sei. Léon zermarterte sich den Kopf, wie er ihr seine Liebe erklären könnte. Er fasste Entschlüsse, für die ihn dann der Mut verließ, schrieb Briefe, die er wieder zerriss, setzte sich ein Datum, das er ungenutzt verstreichen ließ. Oft machte er sich auf den Weg mit der festen Absicht, alles zu wagen. Aber in ihrer Gegenwart verließ ihn diese Entschlossenheit wieder. Emma dagegen befragte sich nicht, ob sie liebe. Die Liebe kommt plötzlich, unter Donner und Blitz, als Sturm aus Himmelshöhen, der die Kräfte des Willens wie Blätter losreißt und das ganze Herz in einen Abgrund trägt. Sie wusste nicht, dass der Regen auf den Dächern Seen bildet, wenn die Dachrinnen verstopft sind, und wäre daher in ihrer Sicherheit verblieben, hätte sie nicht eines Tages einen Riss in der Mauer entdeckt. Es war an einem Sonntagnachmittag im Februar und es schneite. Monsieur und Madame Bovary, der Apotheker und Monsieur Léon hatten sich gemeinsam aufgemacht, um eine Flachsspinnerei zu besichtigen, die eine halbe Meile von Yonville entfernt gebaut wurde. Nichts war jedoch weniger sehenswert als diese Sehenswürdigkeit, ein rechteckiger Bau mit vielen kleinen Fenstern auf einem öden Gelände. Ja, meine Herrschaften, das ist ein Bau von großer zukünftiger Bedeutung. Schauen Sie ihn sich genau an, wie solide gebaut er ist. Die massiven Fußböden, die dicken Mauern. Zu schade, dass ich keinen Zollstock bei mir habe. Emma betrachtete die Sonnenscheibe, die in nebliger Ferne fahl und blendend erstrahlte. Doch sie wandte den Kopf. Da war Charles. Er hat seine Mütze bis zu den Augenbrauen herabgezogen und seine dicken Lippen beben, was seinem Gesicht einen Ausdruck von Dummheit verleiht. Selbst sein Rücken, dieser behäbige Rücken, bot einen irritierenden Anblick. Und sie fand darin in einer Mischung aus Ärger und perverser Wollust die ganze Plattheit seiner Person. Und da ist Leon. Die Kälte machte ihn noch bleicher und schien seinem Gesicht einen Ausdruck von weicherer Sehnsucht zu verleihen. Seine zu den Wolken erhobenen großen blauen Augen sind klarer und schöner als ein Bergsee, in dem sich der Himmel spiegelt. Am Abend ging Emma nicht zu den Nachbarn hinüber. Und als Charles das Haus verlassen hatte und sie sich allein wusste, setzte erneut das Vergleichen ein. Er ist bezaubernd. Einfach bezaubernd. Sie sah ihn wieder vor sich stehen, sein Spazierstöckchen unterm Arm, und rief sich in Erinnerung, welche Sätze er gesprochen hatte. Ob er verliebt ist? In wen denn? Fragte sich Emma. Aber in mich. In mich doch. Auf einmal sprach alles dafür und ihr Herz klopfte. Dann begann das ewige Lamento. Ach, wenn der Himmel es doch gewollt hätte. Wer ist schuld? Als Charles um Mitternacht heimkehrte, tat sie, als wachte sie auf und fragte so nebenher, wie der Abend gewesen sei. Monsieur Leon ist sehr früh nach oben gegangen. Sie lächelte unwillkürlich und sie schlief ein, die Seele erfüllt von einem nie gekannten Zauber. Am nächsten Tag schien sie, als Leon eintrat, eifrig mit Nähen beschäftigt. Er setzte sich auf einen niedrigen Stuhl am Kamin. Sie stichelte emsig. Die Unterhaltung schleppte sich hin oder verstummte völlig, weil Madame Bovary sie immer wieder zum Stocken brachte. Armer Junge. Wodurch missfall ich ihr? Schließlich gab er sich einen Ruck. Ich muss in den nächsten Tagen in einer Angelegenheit des Notariats nach Rouen. Ihr Musikalienabonnement ist abgelaufen. Soll ich es erneuern lassen? Nein. Warum nicht? Weil... Sie presste die Lippen zusammen und zog langsam einen langen grauen Faden durch den Stoff. Diese Näherei ärgerte Leon. Sie geben sie also auf? Die Musik? Lieber Gott, ja. Habe ich nicht meinen Haushalt zu führen? Für meinen Mann zu sorgen? Kurz 1000 Dinge. Alles Pflichten, die Vorrang haben. Sie blickte auf die Pendeluhr. Charles hatte sich verspätet. Sie spielte die Besorgte. 2 oder 3 Mal wiederholte sie. Ach, Charles ist so gut. Der Kanzleigehilfe hatte Monsieur Bovary gern. Doch diese ihm gewidmete zärtliche Äußerung überraschte ihn unangenehm. Nichtsdestoweniger stimmte er in ihr Lob ein, das er von allen Seiten bestätigt höre, sagte er, besonders vom Apotheker. Ah, Monsieur Homais, das ist ein wirklich rechtschaffener Mann. Gewiss. Und er fing an, von Madame Homais zu reden, über deren sehr nachlässige Kleidung sie sonst lachten. Na, was macht das schon? Eine gute Mutter kümmert sich nicht um ihre Toilette. Und wieder versanken sie in Schweigen. An den folgenden Tagen war es nicht viel anders. Emmas Reden, ihr Verhalten, alles war verändert. Sie führte mit Ernst ihren Haushalt, ging wieder regelmäßig zur Kirche und hielt ihr Dienstmädchen strenger. Auch holte sie die kleine Berthe von der Amme zurück. Und sie begleitete ihre Liebkosungen mit überschwänglichen Ergüssen, die anderen Leuten als denen in Yonville ziemlich abgeschmackt erschienen wären. Wenn Charles nach Hause kam, fand er seine Pantoffeln zum Wärmen neben dem Kamin stehen. Seinen Hemden fehlten nun keine Knöpfe mehr. Es ist ein Vergnügen zu sehen, wie meine Nachtmützen in gleichen Stapeln geordnet im Schrank liegen. Wenn Leon ihn nach dem Abendessen so am Feuer sitzen sah, die Hände über dem Bauch gefaltet, die Füße hochgelegt, die Wangen von der Verdauung gerötet, die Augen feucht vor Glück mit dem Kind, das auf dem Teppich krabbelte, und dieser schlanken Frau, die sich über die Sessellehne beugte und ihn auf die Stirn küsste, sagte er sich: Was für ein Wahnsinn. Wie kann ich denn je an sie herankommen? Sie schien ihm so tugendhaft und so unnahbar, dass ihm jede, auch die unbestimmteste Hoffnung schwand. Durch diese Entsagung verlieh er ihr einen außergewöhnlichen Rang. Sie befreite sich für ihn von allen fleischlichen Eigenschaften und löste sich von seinem Herzen auf die herrliche Art einer entschwebenden Lichtgestalt. Es war eines jener reinen Gefühle, die unseren Alltag nicht behindern, die wir pflegen, weil sie selten sind, und deren Verlust schmerzlicher wäre, als ihr Besitz genussreich ist. Emma magerte ab. Ihre Wangen verloren die frische Farbe, ihr Gesicht wurde schmal und lang. Mit ihrem schwarzen Haar, den großen Augen, der geraden Nase, dem leichtfüßigen Gang und schweigsam, wie sie jetzt war, schien sie auf ihrer Stirn das Zeichen einer höheren Bestimmung zu tragen. Ihre ganze Umgebung erlag dieser Verführung. Diese Frau ist zu Höherem geboren. Selbst als Gattin eines Unterpräfekten wäre sie nicht fehl am Platze. Die Mitbürger bewunderten ihre Sparsamkeit, die Patienten ihre Höflichkeit, die Armen ihre Mildtätigkeit. Aber sie war von Begierden, Wut und Hass erfüllt. Je stärker Emma sich ihrer Liebe bewusst wurde, desto mehr drängte sie sie zurück. Wenn Leon es nur ahnen würde. Dann wieder tröstete sie sich vor dem Spiegel in entsagungsvoller Pose. Ich bin tugendhaft. Die körperlichen Begierden, die Geldgelüste und die Schwermut der Leidenschaft, alles verschmolz nun zu einem einzigen Schmerz. Am meisten erbitterte sie, dass Charles von ihren Qualen nichts zu ahnen schien. Würde er mich wenigstens schlagen, dann hätte ich das Recht, ihn zu verabscheuen. Seine Überzeugung, dass er sie glücklich mache, empfand sie als dumme Beleidigung, seine diesbezügliche Selbstsicherheit als Undank. Wem zuliebe bin ich denn tugendhaft? Er ist es doch, der meinem Glück im Weg steht. Er ist die Ursache meines ganzen Elends. Die Bescheidenheit des Haushalts trieb sie zu kostspieligen Wünschen, die eheliche Zärtlichkeit zu ehebrecherischen Gelüsten. Und doch musste sie weiterhin lächeln. Ich muss lächeln, sagen, dass ich glücklich bin, so tun, als wäre ich es. Mitunter aber widerte die Heuchelei sie an. Irgendwohin will ich mit Leon fliehen, weit fort, um ein neues Leben zu beginnen. Aber sogleich tat sich in ihrer Seele ein finsterer Abgrund auf. Madame Bovary, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Gustave Flaubert, aus dem Französischen von Maria Dessauer. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler Friedhelm Tock. Emma Bovary, Chris Pichler. Charles Bovary, Bernhard Schütz. Charles als Junge, Ilja Rossbander. Monsieur Bovary, Charles Vater, Dietmar Müß. Madame Bovary, Charles Mutter, Angela Schmidt. Lehrer, Dieter Hufschmidt. Eloise, Erika Skrotzki. Monsieur Rouault, Emmas Vater, Peter Franke. Klarinette, Michael Riesler. Erste Geige, Geoffrey Wharton. Zweite Geige, Ulrike Storz. Bratsche, Vincent Royer. Cello, Scott Rowler. Musikaufnahmen Reinhold Nickel, Bardo Cox und Dirk Franken. Ton und Technik Klaus Schumann, Peter Nielsen und Christine Rockstroh. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Komposition Michael Riesler. Hörspielbearbeitung Valerie Stiegele. Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit Radio Bremen und Deutschlandradio Kultur aus dem Jahre 2005.